Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf uns wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allen anderen treiben. Haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf uns wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein als die meisten Leute um dich her. Wenn sie dich auch alle als nicht ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf uns wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jeden Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist. Und du staunst, was er zu tun vermag. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn.